Das ewige Leben von Wolf Haas. Hörspiel in zwei Teilen. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Zweiter Teil. Jetzt ist schon wieder was passiert. Du weißt noch. Das hat die Schwesternschülerin Corinna auch noch nicht erlebt, dass ihr ein Hoffnungsloser noch einmal wird. Herr Brenner? Hören Sie mich? Lustig, sagen wir. Hat sich der Brenner doch mit der eigenen Walter in den Kopf geschossen und behauptet nun nach 3 Wochen Koma? Ich war es nicht. Die Grazer Kripo will mich beseitigen. Das musst du einmal schaffen, dass du sogar in einer Nervenklinik als Spinner giltst. Ihr Mieter hat den Schuss gehört, ist zu ihnen hinuntergerannt und hat sie mit der Waffe in der Hand gefunden. Das ist nicht mein Mieter. Und Waffe in der Hand ist ein Hinweis, dass es kein Selbstmord war. Die haben mir die Pistole in die Hand gedrückt. Der Psychiater, ganz einfache Theorie. Nach 30 Jahren zurück in die Heimatstadt, zu viel Nachdenken immer schlecht. Dann Erkenntnis, früher jung, jetzt alt, da erschieße ich mich lieber. Sie haben die Heimat einfach nicht ausgehalten, Herr Brenner. Noch einmal schnell zum Auskennen. Seit Brenner vor 3 Monaten nach Graz zurück ist, hat es ihm schon alle möglichen, längst vergessenen Erinnerungen wieder heraufgespült. Nur die letzten Tage vor dem Koma. Einfach weg. Und dann Blitz. Hey. Wir dürfen uns nicht überanstrengen. Glück. Mir ist gerade eingefallen, wo ich am letzten Tag vor meinem Unfall... Ja, sehr gut. Beim Kök war ich. Ja, sehr gut. Beim Kök waren wir sehr bei gut. Bei meinem Schulfreund Kök. Pass auf, das habe ich ja schon erzählt. Der Kök und der Aschenbrenner, der heute Kripo-Chef bei der Grazer Polizei ist. Der Saarinen und der Brenner sind ja seinerzeit miteinander auf die Polizeischule gegangen. Und da hat es so einen blöden Bubenstreich unter Polizeischülern gegeben. Sie haben die Raiffeisenkasse überfallen. Und bei der Flucht hat der Saarinen mit seinem Motorrad dann leider einen tödlichen Unfall gebaut. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Du bist außer mir der Einzige, der was davon weiß. Warum sollte der Kripo-Chef mich heimtragen und dich am Leben lassen? Und wie der Brenner sich unerlaubterweise aus dem Spital entfernt hat und mit dem Skalpell von Professor Hofstetter die Hausmeisterwohnung vom Liebenauer Stadion aufgebrochen hat und drinnen seinen alten Schulfreund, den Stadionhauswart Köck, mit einem Loch im Kopf gefunden hat, habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Und dass er auch gar nicht mehr richtig dazugekommen ist, die verbaute Walterkugel aus dem Kök seiner Augenhöhle herauszuoperieren, weil ihn ein Glatzkopf mit blauer Baseballkappe und seinem X drauf überrascht hat. Wofür steht das X? Das X steht für IGS. Und wofür steht IGS? Initiative Grazer Sicherheit. Vom Hobbypolizisten Würnitzer, dem Trafikanten gegenüber vom Stadion, hat der Brenner dann erfahren, dass die beiden Zigeunerbettler, die sonst immer dort gestanden sind, seit dem Mord am Köck spurlos verschwunden sind. Brenner ab Graz übermorgen. Was? Brenner ab Graz übermorgen. Der Brenner ist dann mit dem Güterzug ab Graz in die Slowakei, weil die Roma-Handleserin ihm den Tipp gegeben hat, dass die 2 Zigeuner zurück in ihr Heimatdorf sind. Er hat sich gedacht, die 2 sind vielleicht Tatzeugen und aus Angst vor dem Mörder abgehauen. Zuerst, wie er in die Zigeunersiedlung hineingegangen ist, ist es ihm noch nicht so schlimm vorgekommen. Zuerst die Armut, aber nicht Trostlosigkeit. Zuerst nur Müllsack als Fensterscheibe, aber nicht Müllsack über dem Kopf. Geisterstadt. Das Dorf war leer, wie Buntigam am Faschingsdienstag. Die erste Tür aufgemacht, nichts. Dann zum zweiten Haus, wieder nichts. Entsetzen dann erst beim dritten Haus. Aber interessant, wie der Brenner 10 Stunden später wieder in Graz war, ist ihm auf einmal Graz wie eine Geisterstadt vorgekommen. Der Asphalt, auf dem er gegangen ist, richtig durchsichtig, als hätte die Stadt so eine dünne Haut, wie die Leichen, die nach einem Tag immer so durchsichtig werden. Weil so lange waren die beiden Stadionbettler schon tot. Die im dritten Haus mit allen 23 Bewohnern der Barackensiedlung eingeschlossen waren, aus Angst, der Killer kommt mit seinem Motorrad noch einmal zurück. Ach. Pass auf, was ich dir sage. Wie der Brenner nach Graz zurück ist, ist er sich selber wie ein Gespenst vorgekommen. Gespenst in einer Geisterstadt. Das passt zusammen. Und wenn du in so einem Zustand hinter dem Ostbahnhof aus einem völlig leergeräumten Campingwagen steigst und nicht weißt, wo der Campingwagen-Eigentümer eigentlich ist, sprich die Handleserin, und vollkommen unvorbereitet in ein Blitzlicht schaust, dann glaubst du natürlich, alles vorbei. Letztes Blitzlicht, dann ewige Finsternis. Beim zweiten Blitz kapierst du, dass du noch am Leben bist. Und der idiotische Hobbypolizist, der das Zigeunerlager bewacht, gerade ein Foto von dir macht. Ah, was ist denn? Ach. Zusammen mit dem elendigen Blitz ist dem Brenner ein elendiger Schmerz ins Hirn geschossen. Was ist denn? Willkommen in Graz. Da hat der Schmerz doch noch in seinen Schusskanal hineingefunden, den ihm vor 7 Wochen und 4 Tagen der Kripo-Chef Aschenbrenner mit seiner Walter verpasst hat. Schmerzverdrängung. Das ist das beste Indiz dafür, dass sie auch alles andere verdrängen. Bei Suizidversuchen ganz typisch. Und mit dem Schmerz ist auch die elendige Erinnerung an den zweiten Adventssamstag ins Hirn gefahren. Wenn du ein Problem hast, dann komm lieber zu mir. Bei dem Köck wird es demnächst an den Krauben gehen. Wer sagt, dass ich ein Problem hab? Ja, dann ist ja gut. Aber falls du vorhast, hier mit der alten Geschichte hausieren zu gehen, hast du ein Problem? Ich hab kein Problem. Du merkst schon, die beiden haben einfach ein Problem miteinander gehabt. Der Brenner hat sich aber jetzt erinnert, als hätte es nie ein Koma gegeben. Wie er um 4 Uhr früh vom Köck mit seinem Moped heimgefahren ist und an seinem Küchentisch sitzt der Kripo-Chef Aschenbrenner mit der Walter in der Hand. Ja, mit der ist jedenfalls noch nie geschossen worden. Das lässt sich jederzeit beweisen, falls er auf blöde Gedanken kommt. Behauptet ja auch niemand. Dann ist ja gut. Wenn du für mich arbeiten willst. Lieber bringe mich um. Das Gespräch ist nahtlos dort weitergegangen, wo sie in der Polizeischule vor 30 Jahren aufgehört haben. Wenn du mit dem Köck ein Problem hast. Ich hab kein Problem. Dann ist es ja gut. Das Gespräch dürfte den Kripo-Chef irgendwie beruhigt haben, weil er ist dann wieder verschwunden, ohne dass er dem Brenner eine Kugel in den Kopf geschossen hat. Der Brenner hat noch eine Zeit lang am Küchentisch unter der Neonröhre gesessen und ein bisschen darüber nachgedacht, dass er kein Problem hat. Er hat eine alte Platte aufgelegt, ein wahnsinnig gutes Lied, obwohl es nicht einmal vom Jimi Hendrix ist. Und irgendwie auch seine alte Walter wiedergefunden, in tadellosem Zustand, kann man nicht sagen. Ich würde mich nicht wundern, wann die Headliner funktioniert. Zigaretten! Er hat eigentlich wirklich kein Problem gehabt. Kein Krebs, keine Familie, kein Chef, kein gar nichts. Mit Problemen hätte ich weniger Probleme. Ist so ganz ohne Problem. Du darfst eines nicht vergessen. Er hat beim Köck zu viel Buntigamma getrunken. Und der Alkohol hat den Brenner gerne ein bisschen nachdenklich gemacht. Der Brenner hat den alten Radio bis zum Anschlag aufgedreht und mit dem Erik Börden um die Wette gesungen. Schönes Lied. Kann man sich ruhig zwei, dreimal anhören. Aber vielleicht doch nicht ganz normal, dass man es sich zwischen 5 und 5:15 ungefähr 30 Mal hintereinander auf voller Lautstärke anhört. Obwohl man ja sagen muss, das hat ihm eigentlich das Leben gerettet. Vielleicht wäre der Hausgeist oben im Mansardenzimmer vom Schuss allein gar nicht aufgewacht. Aber so ist er natürlich schon senkrecht in seinem Bett gestanden. Und dann hat der Frühverkehr auch noch angefangen. Und dann hat irgendein Idiot draußen ständig gehupt. Während der Brenner jetzt an der blitzenden Mur entlang spaziert ist, hat er sich plötzlich wieder ganz genau an alles von diesem zweiten Advents-Samstagmorgen erinnern können. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der noch einmal hupt, kann ich immer noch die Walter ausprobieren. Jetzt hat er ganz genau gesehen, wie er sich und warum er sich bei Graz und alles. Wie er sich und warum er sich bei Weiber und alles, bei Kopfweh und alles. Wie er sich und warum er sich, weil die ewigen Erinnerungen, das ewige Kopfweh und das ewige Leben. Das ewige Leben. Wie er dann die Walter genommen hat, während der Trottel da draußen noch einmal gehupt hat und wie er sich gesagt hat, wenn mir das bunte Kammer noch einmal aufstößt, schieß ich mir das Kopfweh weg. Und wie ihm das bunte Kammer dann noch einmal aufgestoßen hat. Im Schusskanal jetzt ein derart aggressiver Schmerz, dass der Brenner in aller Herrgottsfrüh direkt ins Spital gefahren ist. Dort haben sie ihn dann mit Schmerzmitteln vollgepumpt, dass der Brenner noch glücklich gelächelt hat. Wie ihn der Kripo-Mann im Behandlungszimmer verhaftet hat. Respekt, Brenner. Den Ixler am Campingplatz hast ganz schön zugerichtet. Oder jetzt noch eine Spur fester hinhauen sollen, dann hätte er keine Täterbeschreibung mehr abgeben können. Dann kann's ja nicht so schlimm sein. Nasenbein, Jochbein, Kieferbruch. Das kann nicht von mir sein. Ich hab nur so eine Reflexbewegung gemacht, wie er mir angeblitzt hat. Wahrscheinlich hat der Fotoapparat einen so starken Rückstoß gehabt. Hm? Der Major Heinz war gar nicht so unsympathisch. Er hat nicht geredet wie ein Polizist, mehr so wie ein intelligenter Mensch. Mein Chef hat mir einmal erzählt, dass du mit ihm in die Polizeischule gegangen bist. Mit dem Du stempelst du im Kripo-Büro grundsätzlich jeden zum Schwerverbrecher. Außer es ist ein Ex-Kollege, dem man schon einmal die Baseballkappe über die Augen gezogen hat. Polizeischule ist lang her. Wie geht es denn dem Aschenbrenner jetzt? Zum Sterben zu gut, zum Leben zu schlecht. Das Gespräch mit dir muss ihn ja ganz schön mitgenommen haben. Hast du mich deshalb verhaftet oder wegen dem Hobbypolizisten? Weder noch. Du bist nicht verhaftet. Ich wollte dich nur mal kennenlernen. Jetzt, wo der Kripo-Chef Aschenbrenner im Koma liegt, scheint der Major Heinz der provisorische Nachfolger zu sein. Das mit den Handschellen war nur, weil ich dich wegbringen wollte, bevor du wirklich verhaftet wirst. Der Ixler hat eine ziemlich präzise Täterbeschreibung abgegeben. Was bei einem Mann mit Einschuss über dem linken Ohr aber auch nicht so schwierig ist. Was willst du dann von mir? Dasselbe, was der Aschenbrenner von dir wollte. Dass er aus Graz verschwindet? Das hat er mir anders erzählt. Er war doch an dem Morgen bei dir und hat dir den Job vom Köck angeboten. Der Köck hat nämlich für die Kripo als Spitzel gearbeitet. Aber das ist bei Spitzeln so eine Sache. Sie werden leicht unzuverlässig und nehmen zu viel von der anderen Seite an. Den Job hat er mir angeboten. Und was hast du gesagt? Lieber bringe mich um. Und was sagst du jetzt? Keiner kann den Job vom Köck so gut machen wie du. Dich kennt hier keiner mehr. Lieber bringe mich um. Also, ja. Das siehst du einmal, wie ein positiver Mensch sogar aus so einer Antwort noch das Beste herausholen kann. Weil der Major hat jetzt einfach so getan, als ob die Antwort bedeutet, die einzige Sache, die mir lieber wäre, habe ich schon hinter mir, also warum nicht zur Abwechslung ein bisschen Polizeispitzel. Aber nur, wenn ich auch die Stadionwohnung krieg. Wie dir der Aschenbrenner das Angebot gemacht hat, da hätten wir dir die Stadionwohnung schon geben können. Ja, wenn du mir damals das Angebot gemacht hättest, statt ein Aschenbrenner, wer war's? Aber mit dem Aschenbrenner kann ich einfach nicht. Wir haben noch nie miteinander gekonnt. Das hat er mir auch so erzählt. Was sagt er denn über mich? Dass du immer alles besser wissen musst. Das glaubt er wohl selber nicht. Er hat immer alles besser gewusst. Schon in der Polizeischule. Alte Liebe rostet nicht. Ja, das kannst du laut sagen. Leider hat die alte Liebe zu den Polizeischulfreunden auch ihre Nachteile. Der Brigadier hat den Köck viel zu lange geschützt. Im letzten Jahr sind mehr Drogen über den Spitzel verkauft worden, als über die Händler, auf die wir ihn angesetzt haben. Ich kann es ja verstehen. Ich würde auch nicht gern einen Kumpel aus der Polizeischule hinhängen. Und? Wie hast du deinen Chef doch noch überzeugt, den Köck fallen zu lassen? Ihm ist es zu bunt geworden, wie der Köck auch noch mit den X-Lern gepackelt und ihnen Informationen über unsere Arbeit verkauft hat. Köck, er hat nie eine Blödheit auslassen. Ich möchte bestimmt nichts Schlechtes über den Brigadier Aschenbrenner sagen. Hat der Major Heinz gesagt, bevor er eine halbe Stunde schlecht über seinen Vorgesetzten geredet hat. Es ist nicht ganz fair, auf einen Schwerkranken loszugehen. Aber der Brigadier hat einfach in den letzten Jahren nicht mehr mit der Entwicklung Schritt gehalten. Im Prinzip bin ich immer noch voll auf der Seite vom Aschenbrenner. Gegen jede Panikmache, sondern in aller Ruhe den Deckel draufhalten. Aber ein Problem hat er dabei übersehen. Je zurückhaltender wir agiert haben, je weniger präsent wir in der Öffentlichkeit waren, umso mehr Oberwasser hat der Würnitzer mit seinen X-Lern bekommen. Möcht man glauben, mit so einer jungen Frau bleibt der Kripo-Chef geistig auch länger jung. Der Brenner hat sich nicht gern an die, ich möchte fast sagen, peinliche Szene erinnert, wo er im Sterbekammerl vom Aschenbrenner mit der noch nicht ganz Witwe Säuli ein bisschen kokettiert hat. Ich habe genug damit zu tun, den Köckmörder zu finden. Weißt du irgendetwas über unseren Polizeischulausflug in die Raiffeisenkasse? Hätte der Brenner den Major gern gefragt. Aber er hat es für sich behalten. Nach dem Desaster mit dem Köck müssen wir dringend dafür sorgen, dass uns die Hobbypolizisten nicht dauernd in unsere Ermittlungen reinfuschen. Der Major hat dem Brenner dann erklärt, dass er wen braucht, der für ihn den Würnitzer und die X-ler übernimmt. Und wie hast du dir das vorgestellt? In der nächsten Sekunde hat es dem Brenner schon wahnsinnig leid getan, dass er das gefragt hat. Und nächste Minute auch noch leid. Nächste Stunde, nächster Tag auch noch leid. Nächste Woche, sprich für den Rest seines Lebens leid, dass er das gefragt hat. Freunde der Sicherheit, wer same Grazer? Die schöne Stadt an der Mur, in der ich geboren und aufgewachsen bin, in der viele von euch geboren oder zumindest aufgewachsen sind, die uns stets ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit vermittelte, weil es ein Miteinander noch gab, weil eine Frau, ein Kind auf offener Straße nicht dreisprachig um Hilfe rufen musste, damit es vielleicht einmal verstanden wird. Weil noch nicht an jeder Kreuzung ein Drogenhändler, ein Bettler, ein Zigeuner, ein Neger gestanden ist. Dieses Graz, meine Herren, diese, unsere Heimatstadt, der wir so viel verdanken, braucht unsere Hilfe. Wie der Trafikant Würnitzer in seiner Rede Sicherheit gesagt hat, wie der Drogen und Heimat ausgesprochen hat, das macht ihm nicht so schnell einer nach. Die Stimmung ist auch von Minute zu Minute besser geworden. Leider habe ich auch eine bittere Nachricht zu vermelden. Aus gegebenem Anlass muss ich mich leider aus der Führung des Vereins zurückziehen. Jetzt aber. Die Hobbypolizisten auf einen Schlag mucksmäuschenstill. Hinter den Scheiben war gerade ein großes Spiel im Gang. Sturm Graz gegen Austria Wien. Aber die Männer nur am Würnitzer interessiert. In einer Stadt, wo wir von der staatlichen Exekutive nicht den geringsten Schutz zu erwarten haben, kann ich beim besten Willen die Sicherheit für meine Männer nicht mehr garantieren. Die Grazer Sicherheitslage hat sich derartig verschärft, dass wir in einer einzigen Woche, meine lieben Freunde, in einer einzigen Woche 2 schwerstverletzte Männer aus unseren Reihen zu beklagen haben. Die Glatze vom Weblinger am Vereinsvorstandstisch hat im Scheinwerferlicht wahnsinnig gespiegelt, weil der wollte vor lauter Stolz auf seine 2 Wochen alte Narbe quer über die Glatze die Baseballkappe gar nicht mehr aufsetzen. Und wenn der Grazer Politik, wenn sämtlichen Grazer Medien nichts anderes dazu einfällt, als dass wir selber daran schuld sind, weil wir die Herren von der Drogenmafia provozieren, dann muss ich mir doch als selbstkritischer Mensch die Frage stellen, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht bin ich es, der sich irrt, wenn er die Lage unserer Heimatstadt zu schwarz sieht. Wahrscheinlich hat sich der Oberst Weblinger die klaffende Wunden auf seinem Kopf selber zugefügt. Wahrscheinlich hat unser junger Kollege Baumgartner, der immer noch im Krankenhaus liegt, die Zigeunermafia zu sehr mit seinem Fotoapparat provoziert. Wahrscheinlich stören wir mit unserer konsequenten Überwachung der Drogenlokale den Frieden, den die Grazer Kripo zum Wohl unserer Stadt mit der Drogenszene geschlossen hat. Besonders, wenn man bedenkt, dass mit der Pasolini-Bar, der wichtigste Drogenumschlagsplatz der Grazer Schickeria, zufällig im Besitz der attraktiven Gattin des Grazer Kripo-Chefs Aschenbrenner ist. Der Würnitzer hätte gern noch weiter geredet, aber dann ist etwas passiert, dass der eine oder andere Hobbypolizist die Baseballkappe noch ein bisschen tiefer in die Stirn gezogen hat, damit man es nicht so feucht in seinen Augen schimmern sieht. Aber nicht, dass du glaubst, ich rede von dem 1:0, das die Grazer draußen gerade geschossen haben. Der Weblinger hat dem Würnitzer einfach das Mikro aus der Hand genommen. Eis! Eis! Als einer der beiden Betroffenen, und ich bin mir ganz sicher, dass ich auch im Namen des schwer verletzten Kollegen Baumgartner spreche, fordere ich dich, lieber Brigadier Würnitzer, zum Bleiben auf... Ja! Zusammen, Kratzer! Erst als der Würnitzer gesagt hat, dieser gewaltige Vertrauensbeweis überzeugt ihn, dass er jetzt doch bleibt, ist wieder Ruhe eingekehrt. Punkt 1. Neue Kandidaten wählen. Nur nicht nachlassen, wenn die Drogenmafia glaubt, sie kann die Reihen lichten. Mit der Narbe auf der Glatze hat der Oberst Weblinger schon gut ausgeschaut. Ich freue mich ganz besonders, dass ich euch heute einen Vollprofi vorstellen kann, der bereit ist, unsere Reihen zu verstärken. Seine Ausbildung hat er bei der Grazer Polizei genossen. Als man dort noch wusste, wie man auf der Straße für Recht und Ordnung sorgt, hat sich aber rechtzeitig aus diesem Verein verabschiedet. Ich glaube, der Brenner hat die Xler ziemlich beeindruckt, wie er mit diesem dumpfen Bullen-Gesichtsausdruck aufs Podium geklettert ist. Sie haben ja nicht wissen können, dass der Brenner den Oberst Weblinger nur aus Angst so forschend ins Visier nimmt, er könnte ihn plötzlich wiedererkennen und sich auf offener Bühne für die Kopfnarbe revanchieren. Die Kappe! Was? Für den Schwur! Wohl war dem Brenner natürlich nicht in seiner Haut. Es ist einfach nicht angenehm, als Spitzel auf das Podium zu steigen und zu einem Idiotenverein beizutreten. Die Kappe abnehmen und die Hand auf die Bibel legen! Mein lieber Schwan. Die Kappe, die er dem Würnitzer in seiner Trafik abgekauft hat, ist wirklich kein Glücksbringer gewesen. Jetzt hat er sie halt abgenommen und die Hand auf die Bibel gelegt. Und während er noch gebetet hat, dass ihm bitte schon genug Haare über die Schussverletzung gewachsen sind, hat ihm der Oberst Weblinger die Hand mit seinem Militärmesser derart an die Bibel genietet, dass dem Brenner beim Davonrennen noch ein paar Schritte lang das heilige Buch an der Hand geklebt ist, wie einem vergoldeten Evangelisten. Der Tomasch ist in seiner Wohnung auf der Couch gelegen und hat sich gefragt, wo der Brenner steckt. Mit Fußball hat man den Tomasch jagen können, den ganzen Tag normalerweise nur Musikvideos. Jetzt, wie gibt es das, dass der Tomasz sich plötzlich die Live-Übertragung Sturm Graz gegen Austria Wien aus dem Grazer Stadion anschaut und nebenbei auf einen winzig kleinen Bildschirm starrt? Das war nämlich der Fotoapparat, den der Tomasz im Schlamm vor dem Campingwagen seiner Tante gefunden hat. Sprich, der Fotoapparat des Hobbypolizisten Baumgartner, der sich fast an seiner eigenen Kamera verschluckt hätte. Zum Fußball ist der Tomasz beim Zappen ja nur versehentlich geraten. Aber da hat er in Großaufnahme so ein erschrockenes Gesicht gesehen, das ihm bekannt vorgekommen ist. Du musst wissen, dass der Tomasz früher in Leverkusen eine eigene Band gehabt hat. Und siehst du, daher hat er den Trainer der Wiener gekannt. Der ist manchmal zu ihren Konzerten gekommen, weil wahnsinnig Musik interessiert. Der Tomasz hat schon seit 2 Jahren keine richtigen Drogen mehr angerührt. Aber wie er jetzt schon wieder einen Bekannten im Fernsehen sieht und der fliegt gerade durch eine Fensterscheibe und es ist der Brenner und der fliegt direkt vor die Füße von dem Wiener Trainer mit dem erschrockenen Gesicht. Da hat der Tomasz geglaubt, es ist wieder soweit. Sprich, späte Nachwirkung. Ein paar Mal haben sie es im Fernsehen wiederholt, sogar in Zeitlupe. Wie der Brenner durch die Scheibe vom Stadionhauptgebäude herausspritzt und sich vor dem Austria-Wien-Trainer langsam das Messer aus der Hand zieht. Wie die Stadionpolizisten den Brenner dann abgeführt haben, hat der Tomasz den Fotoapparat geschnappt und ist 10 Minuten später schon beim Stadion gestanden. Weil er hat sich gedacht, vielleicht kann ich den Brenner irgendwie erwischen und ihm das Foto zeigen. Und noch spannender als die letzten Fotos, wo der Brenner aus dem Campingwagen gestiegen ist und man beim allerletzten eh nur noch eine Faust sieht, sind dem Tomasz die Fotos von 2 Tagen vorher vorgekommen. Der Tomasz war sich jetzt auf einmal sicher, dass der Brenner ohne die Fotos nicht mehr lange leben wird. Du weißt ja, was es bedeutet, wenn ein Kripo-Mann sich mit einem Spitzel sehen lässt. Ja, das ist sicher mal ein Ex-Spitzel handelt. Sehr richtig. Du wirst als der am schnellsten enttarnte Spitzel in die Polizeigeschichte eingehen. Ja, stimmt. Der Brenner hat sich überlegt, ob er nicht doch dem Major Heinz einen Blutfleck auf seine bequemen BMW-Ledersessel machen sollte. Ich hab dich aus der Randalierzelle holen lassen, damit dich die Xler nicht nochmal abfangen. Das war das Letzte, was ich für dich getan habe. Ich bring dich jetzt noch ins Krankenhaus und dann... Und dann hätte der Major Heinz fast wirklich jemanden ins Krankenhaus gebracht. Aber nicht den Brenner, sondern den Fußgänger, der ihm ins Auto gerannt ist. Entschuldigung, aber Sie haben was im Stadion verloren. Dem Major ist die Sprache weggeblieben, weil er hat es nicht glauben wollen, dass der ihm absichtlich in das Auto gelaufen ist, nur um dem Brenner die Billigsdorfer Kamera zurückzugeben. Aber es funktioniert noch alles. Schauen Sie. Der Tomasz, hochintelligent, er hat sich gedacht, der Brenner weiß bestimmt nicht, wie man bei diesem neumodischen Zeug die Fotos direkt in der Kamera anschaut. Schauen Sie. Vorwärts. Rückwärts. Datumsanzeige. Ja? Alles wie neu. Der Brenner war froh, dass der Major so rasant losgefahren ist, dass es den Tomasz zur Seite geschleudert hat. Weil sein Herz hat so laut geschlagen, dass er gefürchtet hat, der Heinz könnte es hören. Er hat Angst gehabt, der Major könnte aus den Augenwinkeln das Foto gesehen haben, das der Hobbypolizist von ihm gemacht hat, wie er 5 Minuten nach dem Brenner die Handleserin besucht hat. Er hat Angst gehabt, der Major Heinz macht es mit ihm genauso wie mit den beiden Zeugen in Hodice. Dann hast du ja wenigstens einen kleinen Gewinn gemacht. Was? Die Kamera. Das ist die Dienstkamera, die sie dem Brenner bei den Hobbypolizisten noch vor der Enttarnung ausgehändigt haben, hat der Major geglaubt. Und hat den Brenner beim Spital aussteigen lassen. Interessant. Jetzt hat sich der Brenner nicht mehr vor dem Sterben gefürchtet, sondern nur noch, dass ihm die Ader zu früh aufgeht und sein Hirn erdrückt, bevor er beim Heinz die Waffe mit dem verbauten Lauf gefunden hat. Der Brenner, gleich nachdem der Stich verbunden war und die paar Splitter aus dem Gesicht herausgezupft waren, nach Hause, im Telefonbuch die Privatadresse von Major Heinz nachgeschaut und mit dem Moped los. Weil seit er das Foto gesehen hat, wie der Heinz 5 Minuten nach ihm in den Campingwagen steigt, ist irgendein Instinkt in ihm aufgewacht. Quasi Killer. Wo ist das? Der Brenner hat sich nur ein bisschen an die Heinztür anlehnen müssen und schon war er drinnen. Der Brenner hat schon in seiner aktiven Zeit nichts mehr gescheut als das Wohnungsdurchsuchen. Das ganze Schubladenzeug, was da zum Vorschein kommt, das ist ja der Grund, dass schon viele Wohnungseinbrecher an Ort und Stelle Selbstmord begangen haben. Weil sie einfach zu viel vom Leben gesehen haben. Die Kopfwehtabletten vom Heinz waren das erste Brauchbare, was er gefunden hat. Und wenn der Schmerz gar nicht vom Schuss kommt, was bloß die Migräne ist? Vielleicht hat er die Migräne gar nicht erschossen. Die hat sich nur totgestellt und jetzt rührt sie sich eben wieder. Du musst wissen, die Schläfenader führt manchmal aus reiner Lust und Laune ihren Tanz auf und die weiß das gar nicht, dass sie ihrem Menschen wahnsinnig wehtut. Wenn dir im Hirn die Ader aufgeht, Lebensgefahr. Aber wenn ein Heinz früher heimkommt als geplant, auch Lebensgefahr. Unglaublich. So viele Jahre hat der Brenner als Polizist und Detektiv gearbeitet. Und jetzt hat er sich zum ersten Mal in seinem Leben unter einem Bett verstecken müssen. Aber nicht, dass du glaubst, dort hat er dann die Walter gefunden. Gar nichts gefunden. Der Heinz ist aber nicht ins Zimmer gekommen. Eine Frau ist ins Zimmer gekommen, mein lieber Schwan. Du wirst sagen, das ist normal, dass ein junger Polizeimajor wie der Heinz nicht ganz allein lebt. Nicht normal, dass es die Zoe lieber, die sich auszieht und ins Bett legt. Oder meinetwegen soll es von mir aus normal sein, dass so eine junge Frau, die mit einem alten Kracher verheiratet ist, ein Verhältnis mit seinem jungen Arbeitskollegen hat. Aber nicht normal ist es, wenn dieser Kollege Kriminalbeamter ist und gerade zwei Zeugen ermordet hat. Nicht normal, dass ihr Mann einen Schlaganfall gekriegt hat, wie der Brenner ihm die falsche Kugel gezeigt hat. Nicht normal, dass die Säule sich jetzt 10 cm über dem Brenner in den Schlaf geweint hat. Ja, das ist aber nett, dass Sie mich besuchen. So knapp war der Brenner an der Lösung und er hat es immer noch nicht begriffen. Ich habe mir gerade einen Zitronenlikör eingeschenkt. Kommen Sie herein, der wird Ihnen schmecken. Pass auf, 90% aller Morde rein privat. Jetzt, wo fängt das Private an? Das Private kann man ganz leicht daran erkennen, dass einem meistens schlecht davon wird. So wie der Mensch gewisse Chemikalien nicht verträgt, ein Rattengift, Arsen, Zyankali, so ist es mit dem Privaten. Sobald du hineingetappt bist, alles aus. Ein Zitronenlikör? Ja, warum nicht ein Zitronenlikör? Alte medizinische Weisheit, wenn dir das Private den Magen umdreht, ist es immer gut, wenn du etwas in den Magen füllst, das dir ebenfalls den Magen umdreht. Quasi ausgleichende Gerechtigkeit. Jeder hat gewusst, der Aschenbrenner hat den Major Heinz zu seinem Nachfolger bestimmt. Aber beruflicher Nachfolger, nicht bei seiner Frau. Pass auf, wie die Säule aufgehört hat zu weinen, der Brenner immer noch unterm Bett. Und wie sie sich dann wieder angezogen hat und mit ihrem Fiesta zur Pasolini-Bar ist, der Brenner mit dem Moped natürlich hinterher. Und immer noch nichts begriffen. Scusi, aus welchem Pasolini-Film ist eigentlich das Foto da hinter der Bar? Niente Film. È una foto sportiva. Große italienische Motorradkampione Renzo Pasolini. Tot. Der mit dem Finnen Jarno Saarinen in Monza verunglückt ist? Esatto, esatto. Erst wie er vom Kellner in der Pasolini-Bar erfahren hat, dass die Soili zu ihrer Mutter in den ersten Stock ist, hat ihn der Gedanke fast erschlagen, wer den Köck auf dem Gewissen hat. Frau Maric, Ihre Tochter, die Soili. Die ist schon wieder weg. Trinken Sie ruhig. Ich kann uns auch noch eine Flasche Zitronenlikör aus dem Lokal heraufholen. Die Bar gehört eigentlich Ihnen, oder? 1976 habe ich sie aufgesperrt. Kein Wunder, dass sich der Brenner nicht an das Lokal erinnert hat. In dem Jahr war er schon weg aus Graz. Vorher war ich Kellnerin im Buntigammer Braugasthaus, bevor ich die Soeli gekriegt habe. Er hat dann das Foto, das er beim Köck gefunden hat, aus seiner Geldtasche geholt. Mein Gott, wie der ausschaut. Ein richtiges Hippie-Mädchen. Die alte Frau Maric hat über die junge Marici gelacht. Da waren wir noch jung, Brenner. Schade, dass du nicht auch drauf bist. Ich bin nicht drauf, weil ich das Foto gemacht habe. Wie der Sarinan da lächelt. Genau wie die Soili. Den Irrsiegler haben damals ja alle nur Sarinan genannt. Spitzname. Aber passt, weil im selben Jahr mit dem Motorrad verunglückt. Hat aber vorher niemand wissen können. Ich hab damals nicht gewusst, dass du schwanger bist. Ich auch nicht. Ist mir erst nach dem Begräbnis aufgefallen. Warum hast du das Lokal Pasolini genannt und nicht gleich Sarinan? Gefällt dir der Name nicht? Klingt gut. Aber die Geschichte dahinter gefällt mir nicht. Du hast ja ein ganz rotes Auge. Du hast mich schon letztes Mal erkannt, oder? Erst wie die Soili so dagegen war, dass ich mit dir spreche. Wieso war sie dagegen? Weil du mich aushorchen willst, wegen dem Köck. Der Sarinan hätte sicher auch gewollt, dass wir herausfinden, wer den Köck erschossen hat. Der Köck war mir nie sympathisch, aber das hat er auch nicht verdient, vor allem das mit dem Auge. Der Sarinan war mein bester Freund. Er hat leider die falschen Freunde gehabt. Das mit der Raiffeisenkasse war aber nicht meine Idee. Es war dem Köck seine Idee. Wir haben uns nicht viel dabei gedacht. Das glaube ich dir gern. Das ist mehr so ein Bubenstreich. Bubenstreich mit Pistole? Wenn der Sarinan nicht in den Plafond geschossen hätte, wäre das Ganze vielleicht gut ausgegangen. Ich werde dir etwas zeigen. Der Brenner hat Angst gehabt, sie kommt mit einem Haufen Fotos daher und dann stundenlang die alten Geschichten. 3 Jahre nach seinem Tod habe ich das Lokal aufgemacht. Der Einzige, der sich damals an mich erinnert hat, war der Aschenbrenner. Er hat sich bestimmt rührend um die Soeli gekümmert, der Witwentröster, der. Eigentlich hätte ich mir einen Buben gewünscht. Den hätte ich Jarno getauft. Nach dem Jarno Sarinan. Gefällt dir der Name Soeli? Soili Sarinan. Der Brenner hätte sich am liebsten in den Arsch gebissen, dass ihm das nicht früher aufgefallen ist, weil sein bester Polizeischulfreund hat immer wahnsinnig von der hübschen Frau vom Jarno Sarinan geschwärmt. Weißt du, was das ist? Ist es das, was ich glaube, dass es ist? Die Frau Maric hat die über 30 Jahre alte Walter von ihrem verunglückten Freund mit beiden Händen festgehalten und so gezittert, dass er gefürchtet hat, allein vom Zittern könnte ein Schuss losgehen. Das war eine einzige große Lüge, dass der Sarinan selber in den Plafond geschossen hat. Ich habe mein Leben lang zu der Lüge vom Köck geschwiegen, aber er hat unbedingt wieder damit anfangen und meinem Schwiegersohn das Leben zur Hölle machen müssen. Ja, was ich nicht ganz sicher, ob die Frau Maric ihm die Waffe nur zeigen will, quasi Beweis für die Unschuld vom Sarinan, oder ob sie damit auf ihn zielt, weil sie ihre Tochter vor dem Brenner schützen will. Du und der Köck, ihr habt die alte Geschichte wieder aufgebracht in Graz. Und irgendwie muss der Erwin sich verplappert haben. Die Soili hat dann keine Ruhe mehr gegeben, bis ich gesagt habe, das würde mich schon interessieren, womit der geschossen haben soll, wo ich ihm die Pistole noch in letzter Sekunde abgebettelt habe, bevor er mit euch in die Raiffeisenkasse gefahren ist. Siehst du, erst jetzt begreift der Brenner, dass die Soili erst durch den Erpressungsversuch von Köck die Wahrheit über den Tod ihres Vaters erfahren hat. Die Frau Maric muss ihrer Tochter die Waffe gezeigt haben, um zu beweisen, dass ihr Vater den Schuss nicht abgegeben haben kann. So eine Waffe in der Hand kann leicht einmal losgehen. Du darfst eines nicht vergessen. Eine Waffe in der Hand eines emotional aufgewühlten Menschen ist 10-mal gefährlicher als eine Waffe in der Hand eines Profikillers. Weil Gefühle immer tödlich. Das habe ich ihm auch gesagt. Und dann ist dem Brenner auf einmal das Blut aus dem Mund gekommen. Aber nicht, dass du glaubst, die Frau Maric hat mit der Walter geschossen. Schau, wenn du dir heute im besten Geschäft einen Anzug um deinen ganzen Monatslohn kaufst, dann kannst du darauf wetten, dass dir schon am ersten Tag irgendwo eine Naht aufgeht. Aber nicht so schlimm, wie wenn dir im Kopf eine Naht aufgeht und das Blut sickert von weit oben hinter dem Auge und auf einmal schmeckst du es im Mund. Gott sei Dank, die Frau Maric gleicht den Notarzt, Notoperation und 30 Stunden später ist der Brenner in der Sigmund-Freud-Klinik wieder aufgewacht. Die Schwester Corinna, diesmal aber nur beleidigt geschaut, quasi jemand, der so fahrlässig mit seiner Gesundheit spielt, beleidigt unseren Idealismus. Der Brenner hat beim Aufwachen eine sehr schöne Musik gehört. Du musst wissen, die Sigmund-Freud-Klinik, ganz nah beim Zentralfriedhof. Der Brenner hat natürlich nicht wissen können, dass er gerade in dem Moment aufwacht, wo sie drüben mit großem Ehrendamm-Damm den Brigadier Aschenbrenner eingegraben haben. Viel Besuch hat der Brenner auch diesmal nicht bekommen. Sie hat mir immer erzählt, dass mein Vater bei der Verfolgung eines bewaffneten Bankräubers gestorben ist. Jetzt, wer war der verkleidete Besuch, der ihn so aufgeregt hat? Pass auf, die Säule hat ihn besucht. Und er hat sie sofort erkannt, obwohl sie diesen Hut mit Trauerschleier getragen hat. Wie hast du die Geschichte erfahren? Am zweiten Adventssamstag hat bei uns um 1 Uhr früh das Telefon geklingelt. Das war der Köck. Er hat angerufen, weil ich gerade bei ihm war. Du weißt ja wahrscheinlich, dass der Köck für meinen Mann als Spitzel gearbeitet hat. Und wie der Erwin ihn loswerden wollte, hat der Köck ihn mit der alten Geschichte unter Druck gesetzt. Und dann hat der Aschenbrenner es dir auch erzählt. Mir nicht, aber dem Heinz. Der Heinz war ja der Einzige, dem er sich anvertraut hat. Er hatte nichts gewusst vom Heinz und mir. Und du hast es vom Heinz? Wahrscheinlich hätte er es mir auch nicht erzählt, wenn er geahnt hätte, dass der verunglückte Motorradfahrer mein Vater war. Nicht, dass du glaubst, Trauerschleier bei der Soili aus Trauer um ihren Mann, sondern Trauerschleier aus Angst vor ihrem Liebhaber. Ich habe mich gleich der Polizei stellen wollen. Ausgeklügelte Mordfälle ja selten. Meistens bringen Männer ihre Frauen um, ohne Plan, nur aus einer spontanen Gefühlsregung heraus. Aber es kann auch einmal eine Frau den Mann umbringen, der ihren Vater auf dem Gewissen hat. Du hast die Waffen in der Hand gehabt, wie du zum Köck ins Stadion gefahren bist. Zuerst habe ich sie nur in der Handtasche gehabt. Ich wollte nur zur Rede stellen, dass er meinen Mann nicht mehr belästigen soll, weil er krank ist und sich sowieso zurückzieht. Dann hat der Köck gesagt, du bist doch die Tochter vom Sarinen. Ich habe zum Köck gesagt, mein Vater kann nicht geschossen haben. Er hat seine Pistole daheim gelassen. Dann habe ich erst die Pistole herausgenommen und ihm gezeigt. Was hat der Köck gesagt? Wenn ich will, zeigt er mir auch etwas. Und hat ein Foto herausgesucht. Der Brenner hat jetzt auch das Foto aus seiner Tasche geholt und die Soili hat genickt. Der Köck hat gesagt, vielleicht war der Sarinen gar nicht dein Vater. Deine Mutter hat mit uns allen gevögelt. Mit mir nicht. Vielleicht bist du mit deinem Vater verheiratet. Vielleicht bin ich dein Vater. Und dann hast du abgedrückt. Wenn man eine Waffe einmal in der Hand hat. Mörder meistens hochsensibel. Die brauchen ihr Geständnis möglichst gleich nach der Tat. Ich habe mich erstellen wollen. Bei der Soili doppelt verhext. Nicht nur der Mann bei der Kripo, auch der Geliebte bei der Kripo. Am Anfang ist sie zum Heinz gelaufen und der sagt, auf keinen Fall stellen, das biegen wir schon irgendwie hin. Und dann habe ich begriffen, was der mit irgendwie gemeint hat. Das hat die zwei Zigeuner beseitigt, die dich am Forschungsdienstag aus dem Stadion angekommen sind. Auf einmal habe ich mich vor dem Heinz mehr gefürchtet als vor meinem Mann und habe meinem Mann alles gebeichtet. Das musst du dir mal vorstellen. Die wollte sich von Anfang an stellen, aber dauernd hat die Kripo sie daran gehindert. Und wie hat er reagiert? Er hat gesagt, dass er es schon in dem Moment gewusst hat, wo du ihm die Kugel auf den Tisch gelegt hast. Die Aufregung war ja der Grund, dass ihn der Schlag getroffen hat. Er hat gewusst, dass meine Mama die Waffe noch hat und er hat gewusst, dass ich gerade erst die ganze Wahrheit über eure scheiß Geschichte von meiner Mutter erfahren habe. Wie er die beschädigte Kugel gesehen hat, hat er nur 2 und 2 zusammenzählen müssen. Aber es war ja die Kugel aus meinem Kopf. Das hat er nicht gewusst, weil der Heinz ja wirklich die Kugel hat verschwinden lassen. Scheiße. Das hat er auch gesagt, nachdem ich ihm alles erzählt habe. Das war sogar sein letztes Wort auf dieser Welt. Und da muss ich sagen, so als Lebenszusammenfassung gar nicht so eine schlechte Wortwahl. Eines hat er ihr aber vor dem letzten Wort noch mit auf den Lebensweg gegeben. Auf keinen Fall stellen. Wie ich das mit den Zeugen erfahren habe, bin ich ausgeflippt und habe dem Heinz gesagt, dass ich mich sofort stellen will. Und da ist er ausgeflippt. Und auf keinen Fall dem Heinz gegenüber noch einmal erwähnen, dass sie sich stellen will, hat der Aschenbrenner auch noch herausgebracht. Weil er hat ganz genau gewusst, die Säule ist sonst in Lebensgefahr. Auf keinen Fall stellen. Du musst wissen, nichts ist im Leben so gefährlich, wie wenn die Liebe sich umdreht. Aber der Heinz hätte es der Säule gegenüber nicht so direkt ausdrücken müssen, dass es nach zwei Morden auf einen dritten nicht mehr so ankommt. Du darfst dich auf keinen Fall stellen. Was sagt der Brenner da? Wir finden schon irgendeine Lösung. Die Säule hätte schon auswendig mitreden können. So gut hat sie das alles vom Heinz und vom Aschenbrenner gekannt. Du darfst mich auch nicht mehr im Krankenhaus besuchen. Wenn der Heinz das mitkriegt, bist du tot. In einer Woche komme ich hier heraus. So lang darfst du dir vom Heinz nichts anmerken lassen. Du musst mir gleich helfen, nicht erst in einer Woche. Ich traue mich nicht mehr heim. Und zu ihm traue ich mich erst recht nicht. Ich wüsste schon, wenn der dich versteckt, bis ich da raus bin. Aber ich fürchte, so schön wie du wohnt der nicht. Eine halbe Stunde später hat der Thomas die Säule schon abgeholt. In ein paar Tagen ist mein Campingwagen fertig, dann kann ich überhaupt aus Graz verschwinden. Nein, auf keinen Fall im Campingwagen, den kennt der Heinz doch. Und der fährt weit, wenn er ihn erwischen will. Die zwei dann in die Krankenschwestersiedlung, wo der Thomas als U-Boot in der Wohnung einer Schwester gewohnt hat, die für ein halbes Jahr bei einem Schamanenseminar in der Mongolei war. Der Brenner jetzt beruhigt. Ja, komm. Fix leider nochmal. Beunruhigt war der Brenner erst, wie der Thomas am Donnerstag nicht zum Putzen im Spital erschienen ist. Ich hoffe, wir sehen Sie nie wieder in der Landesnervenklinik Sigmund Freud. Der Brenner hat dann noch den Revers unterschrieben und sich zum zweiten Mal verfrüht aus dem Krankenhaus verabschiedet. Hoffentlich sehen wir uns nie wieder, Herr Brenner. Jetzt, wo ist das Moped? Du wirst sagen, das steht doch immer noch vor der Pasolini-Bar, wo der Brenner es vor seinem Besuch bei der Frau Maritsch abgestellt hat. Ah ja, Pasolini-Bar. Danke. Der Brenner nichts wie in die Krankenschwestersiedlung. Ich bin's, der Brenner. Brenner! Ich bin total verkühlt. Das sind eben die Probleme beim Zusammenleben. Der Thomas war so ein Mensch, der andauernd die Fenster hat aufreißen müssen. Wo ist der Thomas? Selbstjustiz an und für sich nicht sehr Ding. Aber dir kann ich's ja erzählen. Beim Campingwagen. Der Thomas hat gerade mit ein paar Freunden an den Bremsen herumgebastelt. Da ist der Heinz aufgetaucht und hat sich ganz offiziell als Kripo-Mann nach der Handleserin erkundigt. Wann war das? Gestern Abend. Und dann? Sie haben den Heinz in den Campingwagen gelockt und... Und? Sind mit ihm nach Hodicek gefahren. Der Brenner hat sich lieber nicht vorgestellt, was die mit dem Doppelmörder anstellen. Und hat es auch der Säule angesehen, dass sie von denselben Gedanken gequält wird. Vor dem Heinz hat sie sich nicht mehr fürchten müssen, aber um ihn hat sie auf einmal fürchten müssen. Wenn jemand jahrelang dein Freund war, dann ist dir sein Leben nicht von einem Tag auf den anderen vollkommen egal. Ich weiß nicht, was mit dieser Frau los ist. Es geht jeden Nachmittag so. Manchmal weiß ich nicht, ob sie sich vergnügen oder gerade umbringen. Naja, das weiß man bei dem Spaß nie genau. Es ist besser, du wohnst bei mir, bis der Thomas wieder da ist. Wenn du mich fragst, ist da einfach ein tiefer Wunsch mit dem Brenner durchgegangen. Einmal mit der Säule Moped fahren. Fahrtwind und alles. Und für mich war es auch gut, weil durch das laute Knattern... Zum Auspuff reparieren habe ich wirklich keine Zeit gehabt. Also dadurch habe ich die beiden natürlich sofort gehört, wie sie vor dem Haus vorgefahren sind. So ein nettes Haus. Das Neonlicht ist leider ein bisschen ungemütlich. Dann hat der Brenner wirklich geglaubt, ihm setzt der Verstand aus. Wochenlang hat er sich und dem Dr. Bonatti von der Psychiatrischen eingeredet, dass der Kripo-Chef in der Küche mit der Pistole in der Hand auf ihn gewartet hat. Und jetzt steht der Major Heinz wirklich in der Küche mit der Pistole in der Hand. Mach die Tür zu, Soeli. Das ist der Nachteil bei der Selbstjustiz, dass man oft zu sehr auf das sympathisch-amateurhafte setzt. Wenn du einen Kripo-Major und Doppelmörder in einem Campingwagen ohne Bremsen spazieren fährst, ist die Gefahr groß, dass du unterwegs im Straßengraben landest. Was ist mit dem Thomas? Brauchst dich nicht sorgen um deinen Zigeuner. Davonrennen kann er besser als Autofahren. Der Heinz ist vor der alten Kredenz gestanden, der Brenner mitten in der Küche, Die Soeli noch fast bei der Türe. Komm her, Soeli. Ich tu dir nichts. Ich will nur nicht, dass du dich stellst. Damit hängst du auch mich hin. Er hat eigentlich ganz vernünftig geklungen. Soeli, geh nicht hin! Gesehen habe ich durch die Küchentür ja nichts, aber dafür alles gehört. Hineingehört haben sie mich natürlich nicht. Ich kann sehr leise überstiegen gehen. Die Großmutter von Brenner hat mich deshalb sogar immer Hausgeist genannt. Sie hat mir damals das Mansardenzimmer vermietet und später, wie dann der Reihe nach alle gestorben und ausgezogen sind, habe ich immer mit einem gewissen Interesse verfolgt, wie es dem Brenner so geht in der weiten Welt draußen. Aber oberstes Prinzip all die Jahre, nicht Einmischung. Interesse, ja, Sympathie, ja, Einmischung, nein. Soll ich vielleicht durchs Schlüsselloch zuschauen, wie mir der Heinz den Brenner erschießt? Wie ich die Tür aufgerissen habe, war ich richtig geblendet von dem Neonlicht. Die Pistole habe ich nicht gesehen. Gespürt habe ich sie. Gehört auch nicht. Keinen Schuss gehört. Jetzt, warum weiß ich auf einmal, der Heinz muss geschossen haben. Der Brenner reißt auf einmal beide Hände in die Luft und ich denke mir noch, der Brenner wird mir doch nicht. Nur ein kleines Loch? Aber ob das glaubst oder nicht, noch bevor ich überhaupt einen Schuss höre, wird das Loch immer größer. Und ich denke mir noch, ich habe noch nie ein Loch gesehen, das so schnell näher kommt. Und ich denke mir noch, wie kann ein Dings so groß sein? Und das schießt so schnell aus der hochgerissenen Hand vom Ding, vom Ding. Und ich ding. Großartige Stimmung beim gestrigen Benefizkonzert zugunsten der Obdachlosenhilfe. Der Bürgermeister erklärte in seiner kurzen Ansprache, dass dies Fest der Menschlichkeit die beste Antwort auf die erschütternden Vorfälle in den letzten Wochen sei. Besonders herzlich begrüßte er in diesem Zusammenhang die Witwe des verstorbenen Chefs der Kriminalpolizei, der mitten im Kampf gegen die Unterwanderung der Grazer Kriminalpolizei durch die Drogenmafia aus dem Leben gerissen wurde. Wie vom Gratis Grazer berichtet, verschleppte der korrupte Drogenpolizist Major H. Frau Aschenbrenner in ein vermeintlich verlassenes Haus in Puntigam, wo er allerdings von einem alten Bewohner überrascht wurde. Diesen tötete er kaltblütig mit einem Kopfschuss. Mit derselben Waffe wurden auch die beiden Zeugen des Stadionmordes erschossen. Nach wie vor ungeklärt ist die Identität des Mannes, der Soeli Aschenbrenner das Leben rettete, indem er den Major Heinz erschoss. Nach Aussagen der leidgeprüften Witwe hatte sie den Mann nie zuvor gesehen. Nur zu gerne hätten viele erfahren, wer jener geheimnisvolle Freund war, der sie in den frühen Morgenstunden auf seinem alten Moped entführte. Das bleibt mein Geheimnis, verriet Soeli Aschenbrenner exklusiv dem Gratis Grazer. Das ewige Leben von Wolf Haas. Hörspiel in zwei Teilen. Zweiter Teil. Mit Wolfram Berger als Erzähler und Erwin Steinhauer als Brenner. Sowie Monika Weinzettel, Toni Böhm, Nikolaus Ofzarek, Erhard Koren, Barbara Kallich, Peter Strauß, Rudolf Butzelich, Werner Wölbern, Julia Cencic, Silvia Fenz, Brigitte Svoboda, Roberto Talotta und Valentin Schreier. Musik Otto Lechner. Tongestaltung Markus Gassner, Hertha Werner Tschaschl und Gerhard Wieser. Regieassistenz Kerstin Schütze. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Produktion Österreichischer Rundfunk mit dem Bayerischen Rundfunk 2006.